Was ist denn heute im Wald nur los? Was haben alle Vögel bloß? Die Wachtel unter Wiedehuf, die tuschen leise Kopf an Kopf. Der Fink erzählt dem Auerhahn, die Schnepfe sagt den Goldfasan. Nur der Gimpel weiß noch nicht, worüber jeder Vogel heute spricht. Der alte Specht, der glaubt schon schlecht. Es geht nicht recht, so wie er möcht. Drum sagt schon bald der ganze Wald, ja, er wird schon alt. Doch früher, wie er jünger war, da klopfte er ganz wunderbar. Jetzt ist mit einem Schlag vorbei, die ganze Klopferei. Der alte Specht, der klopft schon schlecht. Der Kuckuck ruft im Wald, Kuckuck, mir scheint der Specht, der hat's genug. Die Eule hinter'n Schleier lacht, na dieser Specht hat's weit gebracht. Der Zeitzig kommt heran, gehopst, und piepst, der hat so viel geklopft. Der weise Uhu spricht im Bass, die lieben Vögel, sieht, das kommt von das. Der alte Specht, der klopft schon schlecht. Es geht nicht recht, so wie er möcht. Drum sagt schon bald der ganze Wald, ja, er wird schon alt. Doch früher, wie er jünger war, da klopfte er ganz wunderbar. Jetzt ist mit einem Schlag vorbei, die ganze Klopferei. Der alte Specht, der klopft schon schlecht. Jetzt ist mit einem Schlag vorbei, die ganze Klopferei. Der alte Specht, na, jetzt klopft überhaupt nimmer mehr.